Er wirkt immer noch wie ein Schelm, gewitzt, mit diesen Funkeln in den Augen, nur spricht er heute viel langsamer als in den 80er Jahren. Christoph Wonneberger ringt seit seinem Schlaganfall mit den Worten, und doch spürt man, dass es ihn immer noch diebisch freut, dass er dem DDR-Regime so viel Ärger bereitet hat. Schon als Student opponierte Wonneberger gegen den SED-Staat, ohne sich zu verstecken. Ich habe versucht, eigentlich wirklich alles offen zu machen. Und ich gesagt habe, die Stasi hört sowieso mit. Also könnt es gleich alle wissen. Weil ich gesagt habe, ich muss meins machen und die müssen ihres machen. So, also wir werden ja schon sehen, was draus wird. 1977 wird Wonneberger Pfarrer an der Weinbergkirche in Dresden. Er berät dort junge Männer, die nicht zur Armee wollen. Während das Militär die Gesellschaft immer tiefer durchdringt, gründet er die Initiative Sozialer Friedensdienst. Sie setzt sich für einen Zivildienst in der DDR ein. Da habe ich die Idee gehabt, dann das eben als einen Kettenbrief das zu verbreiten. Also jeder, der es in der Hand kriegt, muss es also einmal aufschreiben mit 10 Durchschlägen. Das hat die DDR sehr kalt erwischt. Tausendfach verbreitet sich Wonnebergers Kettenbrief. Wenige Jahre später ruft er in Dresden die Friedensgebete ins Leben, die schon bald DDR-weit stattfinden. Auch in Leipzig, wohin Wonneberger 1985 zieht. Dort knüpft er Kontakt zu einer Menschenrechtsgruppe. Rainer Müller hat Wonneberger dadurch kennengelernt. Wir konnten als Menschenrechtsgruppe im Pfarrhaus von Christoph Wonneberger einen Arbeitsraum für uns nutzen, der auch nur für uns zugänglich war, indem wir arbeiten konnten als Menschenrechtsgruppe, indem wir Informationen sammeln konnten, ablegen konnten von Menschenrechtsverletzungen in der DDR. Die Kirchenleitung betrachtet Wonnebergers Engagement mit Argwohn. Aus Angst vor der SED entzieht sie dem emsigen Pfarrer 1988 die Verantwortung für die Friedensgebete in Leipzig. Doch der Keim der friedlichen Revolution ist längst gelegt. Im Oktober 1989 kommt es zur entscheidenden Montagsdemonstration in Leipzig. Und die Journalisten des ZDF rufen Wonneberger an. Der Pfarrer am Abend des 9. Oktober. Also obwohl diese Demonstration ein für uns bisher ungeahntes Ausmaß erreicht hat, von wir schätzen also mindestens 70.000 Beteiligte, ist diese Demonstration bisher völlig gewaltfrei verlaufen. Während der Demonstration rund um die Leipziger Innenstadt werden 20.000 Flugblätter verteilt. Ein Aufruf zu Frieden, zu Dialog und Gewaltfreiheit aus Wonnebergers Druckmaschine. Wenige Wochen nach dieser entscheidenden Demonstration erleidet der Pfarrer einen schweren Schlaganfall. Es war eigentlich für mich schon eine Phase der Entspannung, bevor das gekommen ist, der Schlaganfall. Ich habe schon 2 Wochen vorher einen Freund von mir, der auch Neurologe war sogar, wir saßen zusammen und da habe ich gesagt, ach was, ich muss mal sehen, ich muss mir jetzt irgendeine andere Arbeit suchen. Ich bin nicht mehr nötig. Inzwischen haben die Leute selber sich in die Hand genommen, ihr Leben. Also ich bin jetzt nicht mehr so wichtig. Die Mauer fällt, Wonneberger aber liegt im Krankenhaus. Er muss sprechen und schreiben noch einmal ganz von vorn lernen. Ruhm und Ehre ernten andere, darunter auch Kirchenobere, die in den 80er Jahren gegen ihn gearbeitet haben.